Du hast das Wort, Harald. Okay, Position wäre, dass wir hier im Kreis Borken bisher eben noch relativ wenige Piraten sind, aber mit diesen wenigen Piraten einen sehr engagierten Landtagswahlkampf vor eben einigen Monaten hier im Kreis hingelegt haben und dass wir am 9.9. eine Kreismitgliederversammlung machen, auf der wir über die weitere Strukturentwicklung unserer Kreispiraten uns unterhalten werden, diskutieren werden und dann auch mit der dort verabschiedeten Struktur natürlich den Kreis weiterentwickeln werden und eben auch mit mittlerweile fast 80 Mitgliedern schon eine ganz gute Stärke erreicht haben im Vergleich zu den letzten Jahren und das natürlich weiter ausbaufähig ist und wir das auch ausbauen wollen. Genau, und in diesem Rahmen kommt ja erstmal auf uns zu, dass wir ein kommunales Wahlprogramm brauchen für das nächste Jahr, das wir jetzt ganz klein angefangen haben. Wir haben die erste Pressemitteilung entworfen, die erst, das darf man ja mal erwähnen, damit haben wir Erfolg gehabt, daran sehen wir, es funktioniert. Das müssen wir nur fortsetzen. Die Pressemitteilung ist nicht nur in der Borkener Zeitung abgedruckt worden, wie du mir berichtet hast, Harald, sondern Sigi auch im Bocholter, richtig? Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter so. Ganz konkrete Frage, wird die Piratenpartei bei der nächsten Kommunalwahl im Kreis Borken antreten? Also unsere oder meine Position wäre, dass wir eben in der Strukturentwicklung jetzt der nächsten also 12 bis 14 Monate versuchen werden, in möglichst vielen Kommunen eben auch die Aktivitäten zu verstärken und dann natürlich auch bei der Kommunalwahl hier im Kreis eben in möglichst vielen der Kommunen auch antreten wollen. Ja, das kann man gut erfahren. Und was du vielleicht noch sagen kannst, ist, dass bisher auf jeden Fall Bocholt, Gronau, Borken und die größeren Städte eben im Kreis schon recht aktiv sind. Einige kleinere auch zu nennen, eben zum Beispiel Südloh und Öding. Und dass wir eben halt auf dieser Basis uns eben dann auch entsprechend so positionieren wollen, dass wir möglichst eben in jeder der 17 Kommunen auch aktive Piraten haben, um eben sowohl aktive Kommunalpolitik auch vor Ort wahrnehmen und auch gestalten zu können. Finde ich alles gut. Tobi, die Aufnahme kann ich mir doch hinterher anhören, ne? Kannst du, ja. Weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt ein längeres Pressegespräch und da jetzt natürlich auch ein großes Sommerloch ist, wird man auch einen entsprechenden Artikel verlegen können, ne? Darf ich den anderen davon dann mal eben berichten, weil wir vorher miteinander gesprochen haben? Ja, klar. Ja, dann mache ich das. Sigi, ich wünsche dir einen schönen Abend und ich schlage dann vor, dass wir nächste Woche dann ein bisschen Pressemitteilung arbeiten und was ich da vorhabe, erzähle ich dann gleich noch. Tschüss, Sigi. Hä? Warum? Sollte ich mich jetzt abmelden oder warum? Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, du wolltest jetzt weg, weil du jetzt gleich ein Pressegespräch hast. Nein. Oh, das ging nur darum. Vollkommen falsch reingegrätscht. Sorry. Es ging nur darum, dass ich auf diese Aufnahme zurückgreifen kann, weil ich ein paar Formulierungen von Harald ganz gut finde. Und das Pressegespräch, also morgen kriegt er dann von mir irgendeine schriftliche Geschichte, da wird sie mich mit beschäftigen und dann machen wir einen Termin, wo uns das halt auf die Bauern oder fahren nicht zusammensetzen und uns nochmal kurz erhalten. Und ich habe gesagt, jetzt ist nun mal Sommerloch und deswegen wird das bestimmt ein größerer Artikel und da kann man sich die eine oder andere Position der Piraten auch bestimmt mal aufbringen. Also wenn das jetzt in Bocholt stattfindet, kannst du ja gerne auch anbieten, dass gegebenenfalls noch der ein oder andere Pirat dazukommt. Und ich denke, Tobi und ich und vielleicht auch noch jemand anders haben sicherlich auch Zeit und Lust, um da ein bisschen mit Diskussion zu machen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass Sigi das alleine machen sollte und vielleicht ein weiteres Gespräch vielleicht anberaumen kann. Das wäre vielleicht sehr nett, aber Sigi, was meinst du denn? Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Der Hacker, der die Lokalredaktion redet, gerade aber auch für Bocholt, weil der Mann der Chefredakteur ist und kenne ich beide ganz gut. Wenn es nur um meine Person geht, gut, dann muss ich mir selber rausreden. Aber es wäre vielleicht ganz interessant, einfach mal darauf hinzuweisen, dass es auf Kreisebene schon sehr aktive Piraten gibt und vielleicht mal um einen zusätzlichen Termin zu bitten, ob man sich nicht mal beim Blatt Wein zusammensetzen kann. Ich würde natürlich gerne daran teilnehmen und den Vorschlag finde ich gut, Harald. Aber wenn du das so einschätzen kannst, oder das kannst du sicherlich, und du sagst, wir sollen dazukommen oder wer auch noch immer möchte, dann natürlich gerne. Also sobald ich den Termin habe, werde ich euch beiden, wie auch immer, die jetzt angeboten haben, Bescheid sagen. Und wenn die Leute mitmacht, dann wird uns irgendwann zu dritt. Was halt sinnvoll ist, ist einfach, du kannst ja in erster Linie jetzt die Phase und auch deine eigene Entscheidung darstellen, eben im Prinzip ab Landtagswahl. Und es wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, im Hinblick eben auf die Wirkung deines Artikels auch ein paar Details dazu zu geben, was eben in den ein, zwei Jahren jetzt passiert ist, schon bevor du dazu gekommen bist, ne? Grundsätzlich sehe ich das genauso wie du. Das Interesse, was die Hacker im Moment hat, ist natürlich klar, wie in anderen Städten, oder passiert es auch. Einer, der früher in der CDU war, ist jetzt euer Pirat. Warum? Wie gesagt, muss man gucken, ob man das zusammen hinkriegt. Was ich auf jeden Fall anbieten kann, wenn das so nicht durchkommt oder nicht interessiert, dass ich über den Kontakt sicherlich mal ein Pressegespräch mit den Kreispiraten nehmen kann. Mit den was? Das ist gerade irgendwie gesagt. Mit den Kreispiraten. Wenn man wirklich mal ein Pressegespräch macht, brauche ich gar nicht bei sein, du und Tobi von mir aus, mal mit der Hacker, weil der Bocholter, die Bocholter Zeitung hat ja einen großen Bereich im Prinzip, dass ihr euch mal einfach mit ihr zusammensetzt. Klar. Also was ich auf jeden Fall wichtig finde, dass wenn es dann für dich auch ein Aspekt ist, dass du eben die andere Kultur der Politik eben über sehr viel Kommunikation auf der Basisebene, dass du die herausstellst, weil das ist, denke ich mal, der größte und wichtigste Unterschied im Moment zu den etablierten Parteien. Ich werde als erstes, da ich ja gesagt habe, ich mache als erstes eine schriftliche Stellungnahme. Ich stelle die morgen früh dann schon mal auf der Liste oder schicke euch beiden zu, wie ihr wollt. Dann könnt ihr vielleicht nochmal in der schriftlichen Form schon mal drüber gucken. Ja, ruhig auf jeden Fall per Mail an die Borken-Mailingliste, weil das hilft immer, wenn man durch die Transparenz den anderen zeigt, dass sie eben auch nicht mitschauen können oder gegebenenfalls auch Anregungen geben können. Kein Problem. Wie hast du das jetzt gemacht mit der Aufzeichnung, Tobi? Ich habe mich mit dem anderen Rechner nochmal abgemeldet, weil ich weiß, dass ich um 8 Uhr mit dem Landesschiedsgericht einen Podcast habe. Dann kann ich ja nicht gleichzeitig mit dem einen Rechner aufzeichnen. Sehr schön. Darf ich noch was weiteres vorschlagen? Da sonst keiner was sagt, immer zu. Also wenn das Thema dann jetzt erschöpft ist, dann würde ich gerne zum Thema Pressemitteilung kommen. Wir hatten ja auf der Mailingliste schon ein Gespräch über das Meldegesetz und dass wir uns an die jeweiligen Städte und Gemeinden wenden wollen, um dort nachzufragen. Das wollen wir natürlich auch der Presse mitteilen und ich denke, dass es eigentlich sogar eine ziemlich dicke Nummer ist, wenn wir das machen, denn sonst macht es keiner. Da sollten wir aber gemeinsam dran arbeiten und deswegen schlage ich vor, dass jetzt nicht wieder einer, ob das Sigi ist oder ich oder Harald, sich hinsetzt und da irgendwas ausarbeitet, sondern dass wir das tatsächlich in dem Pad wirklich gemeinsam machen sollten, dass sich alle dran beteiligen. Wären denn alle hier Anwesenden mindestens bereit dazu? Ja. Das ist ja ein Wort. Also ich finde die Idee gut, ich hatte heute schon mal mit dir drüber gesprochen, zu diesem Meldegesetz, also wenn man da wirklich eine Pressemitteilung rausgeht, wo man sagt, man setzt sich mit den Einwohnermeldeämtern in Verbindung, fragt bei denen an und würde dann auch nach entsprechendem Rücklauf eine Pressemitteilung da rausgeben, wo das eben öffentlich gemacht wird, glaube, da wäre eine gute Sache. Das wird für Wirbel sorgen, egal wie die Gemeinden sich positionieren, ob sie in unserem Sinne arbeiten oder eher nicht, ist dabei eigentlich vollkommen Wurst. Allein die Tatsache, dass wir uns da so reinhängen und mit beschäftigen, denke ich, ist eine Riesennummer. Haben denn alle Zugriff auf das Borkenpad? Ja, Gastzugriff, also aber das reicht ja, oder? Ja, dann lass uns jetzt die Gelegenheit nutzen, wenn nicht noch eben jemand was Wichtigeres hat, das mal eben umzusetzen, dass es auch wirklich funktioniert. Gastzugriff, du sollst eigentlich auch richtigen Zugriff haben. Ja, muss ich mal eben gucken, aber eigentlich, also ich meine, ich kann halt schreiben und, also ich kann die Sachen, ich kann halt schreiben rein und Sachen verändern, ich meine, wird ja, so machen. Was ist denn mit Easy Early, hast du auch Zugriff? Ich weiß nicht, wo der ist. Gut, okay, dann gucke ich mal eben ins Pad rein, Moment. So wie du meinst, dieses Worten im Mumble-Pad, ne? Ja, das meine ich. Dann brauchen wir ja zwei Pads. Einmal das Pad für das Gemeindeanschreiben und einmal das Pad für die Pressemitteilung. Dann lege ich jetzt einfach mal zwei Stück an. Hallo Andi. Hallo. Na, wir denken gerade nur. Praktisch eine Sprachkonferenz. So, Bauchgaukenmumblepad habe ich jetzt auch nochmal in Chat hier gepostet. Gut, das heißt, jeder sollte jetzt Meldegesetz Pressemitteilung und Meldegesetz Gemeindeanschreiben sehen. Im ganz normalen Borken-Mumble? Wir haben eine Pad-Liste, ein Team-Pad. Und das, was jetzt der faire Pirat getwittert hat, geschickt hat, das ist das gesamte Mandel. Nehmt mal bitte aus dem Link das Borken-Mumble raus. Und dann müsst ihr eine Pad-Übersicht sehen. Ach so. Setze die jetzt auch mal eben public. Ja, genau, da komme ich nicht rein. Wo kommst du nicht rein? In die Pad-Übersicht? Ja, dann verlangt er halt Sign-in to Kreisborken-Piraten-Pad. Und ich wüsste nicht, dass ich da irgendwie einen Account hätte. Okay, dann mache ich die jetzt einfach. Ich hoffe, ich habe die Berechtigung, einen Account in dem Ding hier anzulegen. Nein, die habe ich nicht. Das ist natürlich doof. Wer hat denn die Berechtigung hier? Ich habe einen Account requested. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich soll jetzt eine E-Mail kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie die Request noch bearbeitet werden muss oder ob das so reicht. Ja, ich weiß nicht, wer die Berechtigung hat. Das wäre natürlich schön, wenn derjenige, der sie hat, auch uns anderen dann mal zu Administratoren machen könnte, damit wir nicht abhängig sind, wenn wir sowas anlegen wollen. Also eine Pad-Liste habe ich jetzt. Und wie heißt jetzt das Pad? Ganz unten findest du Meldegesetz, 2 Pads. Und euch anderen schicke ich dann die direkten Links. Ich setze die mal eben auf öffentlich und dann könnt ihr zumindest die Links direkt aufrufen. Also die werden noch nicht angezeigt, die Meldegesetz-Pads. Also ich habe auch die Liste hier, die endet bei mir auf Infostand Borken. Bei mir auch. Erstaunlich, ich sehe sehr viel mehr. Wenn du View All Pads darunter anklickst, dann kommt eine neue Liste und da ist das dann unten zu sehen. Ja. Schön ist ja, dass da drüberstehende Testpad von Andi NRW, Christian Greving und Guido Schlüter. Das ist nur ein halbes Wesel-Testpad, ne? So, wer braucht da jetzt einen Link? Alle wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Ich habe jetzt beide Pads hier. Okay, ich schick's einfach über die Mailingliste, dann hat jeder Zugriff. Ich mach das gerade schon. Du machst das schon? Gut. Das heißt, wenn es dann mit dem Durcheinander von heute und dem späten Anfang und zwischendurch irgendwie das Protokoll gänzlich unter den Tisch gefallen, ich würde sagen, dass wir das gänzlich auf die nächste Woche verschieben. Wie hast du diese Musteranfrage an die Einwohnermeldeämter gerade parat? Ich hatte da schon was geschrieben, glaube ich, ne? Oder irgendwer anders, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, da ist irgendwie irgendeine Liste gekommen, da war also schon eine sehr detaillierte Musteranfrage, aber ich hatte jetzt gerade auch nicht gefunden. Ich guck mal eben nach. Ah ja, ich hatte da schon was gepostet. Das hatte ich mir auch irgendwo hergeklaut. Ich kopiere das mal eben rein. Was übrigens ganz interessant ist, wir waren ja letzte Woche in Südlohn gewesen und ich habe mir das Amtsblatt vom 29.06. irgendwie reflexartig mitgenommen. Und da ist direkt Punkt 1, Hinweis auf das Widerspruchsrecht bei Melderegisterauskünften an Parteien sowie das Erfordernis der Einwilligung bei Melderegisterauskünften über Alters- und Ehejubiläen und an Adressbuchverlage, § 35 Meldegesetz NRW. Das haben die da als Aufmacherthema. Also für die nächste Ratssitzung oder was? Ich denke, das ist in erster Linie eine Bekanntmachung hier, ist eine Seite. Und ich gucke gleich mal, ob dieses Amtsblatt auch im Internet zu finden ist. Dann würde ich das gleich auch noch mit einstellen. Und sonst lese ich mir mal in Ruhe durch, ob da irgendwas für uns Interessantes drin steht. Also wenn es im Amtsblatt steht, muss also die entsprechende Sitzung an den verbunden haben. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Also wenn es im offiziellen Amtsblatt steht, muss die entsprechende Sitzung dort stattgefunden haben oder es ist nur eine Äußerung der Verwaltung. Also es ist ein Hinweis aus der Verwaltung. Der Bürgerservice der Gemeinde Südlohn darf nach § 35 Meldegesetz NRW folgende auf die Angabe von Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschrift begrenzte Melderegisterauskünfte erteilen. Und dann kommen 4 Punkte, zu denen Auskunft erteilt werden darf. Und dann, Sie haben das Recht, der Weitergabe Ihrer Daten entsprechend der Ziffer 1 und 2 schriftlich zu widersprechen, also Opt-out-Regelung. Die Weitergabe Ihrer Daten im Sinne der Ziffern 3 und 4 bedarf Ihrer schriftlichen Einwilligung. Also da bedeutet das, diese Punkte 3 und 4 ist Mitglieder parlamentarischer kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse- und Rundfunk darf eine Melderegisterauskunft erteilt werden. Die Melderegisterauskunft darf zusätzlich auch Tag und Art des Jubiläums umfassen. Und 4 ist, zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern dürfen Adressverlage Auskunft über sämtliche Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Übermittlung der Daten ist nur zulässig, sofern die Betroffenen schriftlich eingewilligt haben. Eine Verknüpfung dieser Daten mit anderen personenbezogenen Daten ist unzulässig. Also ich glaube, das ist bisher, wenn ich das so von den Adressbüchern, die ich bisher so in die Hand bekommen habe, mit Sicherheit nicht gehandhabt worden. Also ich habe noch nie eingewilligt und ich stehe da trotzdem drin in diesen Adressbüchern. Und dementsprechend haben die bisher die Daten wahrscheinlich einfach immer so bekommen. Das, was du gerade zitiert hast, Uwe, war Originalzitat, zum größten Teil aus dem Meldegesetz NRW. Wird in jeder Hauptsatzung eine Gemeinde finden. Okay, ich verabschiede mich jetzt, weil ich jetzt zu meinem Podcast muss. Wenn ihr gleich den offiziellen Teil beenden wollt und ohne Aufzeichnung weitersprechen wollt, macht euch einfach einen Unterraum, weil ich das ja nicht mitkriege. Okay, okay. Tschö. Tschö. Ansonsten würde ich vorschlagen, wer demnächst mal beim Sigi da in Rede in der Gegend ist, sollte mit ihm zusammen mal versuchen, die Sprachqualität besser einzustellen. Also du bist wirklich sehr schwer zu verstehen und bei den meisten anderen ist das ja deutlich besser. Also von daher wird es eine Möglichkeit geben, das besser einzustellen. Gerne. Ich habe das doch jetzt richtig verstanden mit diesem Meldegesetz, Pressemitteilung und so weiter. Wollen wir uns da nächste Woche beschäftigen, ja? Genau. Und wir können bis dahin ja sozusagen ein bisschen Themensammlung machen, auch wer will zwischendurch was ins Pad schon reinschreiben. Weil, sagen wir jetzt, dieser Punkt, dass das im Amtsblatt von Gemeinde Südlohn drinsteht, hat natürlich mit der aktuellen Diskussion zu tun. Und damit wollen die natürlich sozusagen gewissen Anwürfen schon von vornherein entgegentreten. Aber ich denke, die Frage kann man mal ganz klar stellen, wie bisher die Praxis gehandhabt worden ist, gerade bei der Weitergabe an Adressbuchverlage. Weil wo sollen die Daten sonst herkriegen, wenn sie nicht aus diesen Quellen bekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bisher eine konsequent Zustimmungsregelung gegeben hat, der Bürger in den Gemeinden. Also ich habe mir das Meldegesetz schon mal angeguckt. Ich werde morgen mal ein bisschen Recherche betreiben über die öffentlichen Ratsforen, die es dann immer gibt bei uns im Kreis, wer da schon vielleicht irgendwas gemacht hat. Aber nochmal darauf zurückzukommen, ich finde das einfach äußerst spannend, wenn die Piraten sich gerade mit diesem Meldegesetz beschäftigen, wie ich auch gerade gesagt habe, werden die Gemeinden sehr unterschiedlich damit umgegangen sein. Da einfach mal eine Anfrage zu starten und dann auch bekannt zu geben, dass man das Ergebnis öffentlich macht, ist, glaube ich, schon, da machen wir schon ganz schön auf uns aufmerksam. Glaube ich auch. Außerdem werden die in den Gemeinden dann schon sehr genau gucken, was sie antworten, weil sie wahrscheinlich dann auch sagen, wenn wir jetzt sozusagen von den Piraten hier öffentlich vorgeführt werden, dann ist es das sowohl peinlich wie auch, die wollen uns natürlich die Plattform nicht gönnen, aber trotzdem haben wir natürlich gute Chancen, an der Stelle den einen oder anderen Punkt zu landen. Also. Vielleicht einen Punkt, den wir ja auch schon länger auf der Wiedervorlage haben. Wir wollten ja einen Infostand machen, jetzt mal außerhalb von Wahlkampfzeiten. Und wir hatten ja in Ahaus jetzt den Stammtisch gehabt und da war Easy Early auch mit dabei gewesen. Und direkt vor der Fensterfront, an der wir saßen, war ein Plakat zu dem dortigen Kneipenfestival, was am 3. und 4. August stattfinden wird. Und dann würde sich natürlich der 3. August anbieten, dann Infostand zu machen und nicht dabei beim Stammtisch waren ja Sigi und Stygeros David. Was sagt ihr dazu? Wäre das bei euch möglich vom Termin her, 3. August da mitzumachen? Und was ist für ein Wochentag? Samstag. Ja, ist möglich. Also entweder habe ich nicht richtig gehört. Sag nochmal im Kurz, um den Infostand war mir klar, wo? In Ahaus und in Ahaus findet Kneipenfestival statt, sodass wir den diesen Infostand dann sozusagen ab Mittag oder späten Vormittag beginnen würden und ein bisschen in den Abend rein, sodass man also dann diejenigen, die da durch zum Kneipenfestival durch die Gegend ziehen, auch noch erreichen kann mit ein bisschen Flyern und Gesprächen dann. Im Grunde der Gewicht. Gut, da haben wir jetzt sozusagen ja noch knappe 14 Tage Zeit bis dahin. Dann würde ich mich drum kümmern, da einen Antrag zu stellen, dass wir den von der Genehmigung her auf jeden Fall kriegen. Und wir müssen dann halt nochmal auch per Mailingliste ein bisschen rum diskutieren und mailen, dass eben auch möglichst viele, speziell aus dem Nordkreis, teilnehmen und wir dann eben dort auch mit möglichst vielen Borkener Piraten dann auch präsent sind. Ja, wie gesagt, die geht nicht unter sich gut. Ich muss mich jetzt natürlich wieder ein bisschen an der eigenen Nase packen, weil, wenn ich jetzt mir gerade das nochmal durch den Kopf gehen lasse, in Rede findet jetzt am Wochenende die Reda City Night statt, mit 10.000 bis 20.000 Besucher immer. Da hätte man natürlich auch was machen können, aber naja. Ist das die Aktion mit Radrennen oder was ist das, City Night? Das City Night ist Radrennen, da kommen jetzt auch wieder die ganzen Starts der Tour de France, also in Spitzenzeiten, wo der Lance Armstrong dabei war, hatten die 100.000 Leute an der Strecke. Wie gesagt, im Mittel sind es in den letzten Jahren immer so 15.000 bis 20.000 gewesen und die ganze Innenstadt ist mit allen möglichen Doll von Live-Musik, das weiß der Teufel was. Und da sind eben nicht nur Räder, im Gegenteil eher am wenigsten, sondern sehr, sehr viele Leute von Freiburgen und darüber hinaus. Also in guten Zeiten sind wir da auch schon mal mit der CDU in diesem Sponsoren Konvoi, der vor dem Radrennen stattfindet, quer durch die ganze Stadt gezogen. Also das war schon eine ganz interessante Geschichte. Das wird man für nächstes Jahr vielleicht mal im Kopf haben. Ja, sollten wir auf jeden Fall für nächstes Jahr mal im Blick nehmen. Wobei, ich meine, da das ja noch ein paar Tage sind, vielleicht können wir ja zumindest kleine Aktionen dies Jahr auch machen. Guck mal gerade in meinen Terminkalender, was ich am 27. da bisher drinstehen habe. Also ich habe ja nur als Termin vom 28. Grillen in Hamminkeln, das ist von Kreis Wesel, wo auch Borkener gern gesehen sind. Da kann ich den Termin auch gerade nochmal raussuchen. Also von meiner Seite könnte man am 27. schon noch irgendwas organisieren. Ja, und dann sieht man jetzt dann relativ viele konkrete Gedanken, was man da realisieren kann. Wie sieht das bei euch aus, David und Easy Early? Hättet ihr am Samstag ein bisschen Zeit? 27. jetzt? Kommt nee, diesen Samstag nicht. Aber übernächsten Jahr. Also da der 3. August, ja. Und bei dir, Easy? Ja. Easy? Ja, ich könnte, ja. Danke. Also wie gesagt, die Geschichte, deswegen heißt das City Night, fängt so um 17 Uhr an und das Hauptrennen ist um 24 Uhr zu Ende. Ja, wäre eine nette Abendaktion sozusagen. Der 27. ist ein Freitag. Ich schaue nochmal eben nach. You're right, baby. Weiter ist richtig. Kannst du denn morgen mal fragen, ob wir da irgendwas offiziell beantragen müssen, wenn wir da Infostand machen wollen? Ich kann morgen wohl Infostand anfragen. Unser Pavillon, ist der noch bei Bauer Jupp oder wer hat den im Moment, oder ist der zurückgegeben worden an NRW schon? Weiß das jemand? Sonst kümmere ich mich auf jeden Fall mal morgen darum oder auch heute Abend, wenn ich ihn noch treffe hier. Aber wenn dich das interessiert, auf der Räderseite, offiziellen Räderseite durch das www.rede.de, kannst du dir von der Titelnacht angucken. Ja, bin ich gerade schon draufgegangen. Das geht links über dieses Plakat, was da eingeblendet ist. Ne? Ja. Also der Pavillon ist noch beim Bauer Jupp und wenn der nicht mitmacht, dann würde ich den Bauer bei ihm abholen. Ich habe ihn gerade angerufen. Also ich schreibe das gleich noch für die anderen mit ins Borken-Mumble rein, damit die, wenn die da gucken, auch wissen, was wir so diskutiert haben und würde das auch in die Mailingliste setzen, damit auf der Seite vielleicht auch einige Reaktionen noch kommen. Ja, okay, wie gesagt, muss morgen früh dann beim Borkenamt an und sag mal, wo und ob uns da eben München. War einer von euch eigentlich bei dem Bocholter Stammtisch gewesen am 12. im Rockrum? Ja, ich war da dabei. Was war los gewesen? Kannst du kurz berichten? Circa 3 Mann. Wir haben neue Lokalität gesucht. Okay, und ist da schon ein sozusagen was Positives bei rausgekommen? Sie wollten das Triple nehmen am Busbahnhof. Okay, Triple am Busbahnhof. Ist das schon beschlossen oder? Vorschlag. Ich dachte, das wäre schon beschlossen, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ja, wenn ihr es jetzt zu dritt erstmal gemacht habt, dann ist das natürlich erstmal noch keine Mehrheitsposition. Das war nur eine Idee. Die Frage der Mehrheiten in Bocholt scheint im Moment ein bisschen kompliziert zu sein, oder? Ja, so 7, 8 gibt's ja in Bocholt Piraten, die auch hier und da dann dabei sind. Ne? Die haben aber auf jeden Fall auch Wireless LAN dort. Habt ihr das schon gecheckt? Ich gucke jetzt gerade im Internet, sieht nicht so aus, als wenn die eine eigene Seite haben. Ich finde da nur so diese typischen Branchenbucheintragungen. Na doch, ich habe es gerade zu schnell weitergeguckt. So ein Café auf zwei Ebenen. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Wie heißt das? Run? Nee, wie Rock, das? Rock rum. Also der Rock und rum. Also erst saufen und erst rocken, dann saufen. Bin ich ja dabei, aber dann muss ich in der Location sein. Und in dieser zweiten Etage, da hätte man auch sozusagen Platz, wo wir ein bisschen separé-mäßig sitzen könnten. Weil die meisten Gäste wahrscheinlich immer erstmal unten bleiben, oder? Also ich kenne den Laden nicht. Also ich dachte, ihr werdet gleich gucken gewesen. Ich war da gar nicht bei. Nee, easy, meine ich. Es waren oben mal ein Gast gewesen, wir waren dann unten. Macht auf jeden Fall am ersten Blick einen ganz vernünftigen Eindruck. Okay, gibt's noch irgendetwas, sonst will ich mich nicht abladen. Wie gesagt, mache ich für morgen nicht in Ordnung, dass ich rede. Okay, nee, ich denke mal, wir haben jetzt soweit das durch, was im Moment auf dem Tablet steht. Okay, dann schönen Abend. Jo, ciao. Also wenn sonst nichts mehr ist, dann bin ich auch mal raus. Alright, schönen Abend. Easy, wie lange bist du schon dabei eigentlich bei den Piraten? Ungefähr ein Monat oder ja, seit Mitte Mai. Also sozusagen direkt bei oder nach der Wahl dann? Ja, direkt vor, kurz vor der Wahl. Und dann schon zwei Monate. Ich habe meine Mail jetzt vor knapp 3 Wochen bekommen. Okay, also sozusagen dann von der Rückmeldung dann ein Monat und von deiner eigenen Entscheidung 2 Monate. Gut, dann würde ich sagen, wir werden über die Mailingliste gucken, ob wir da am Freitag was hinkriegen und übernächsten Samstag dann. Und ansonsten werde ich gleich mal zur Kultur hier weiterziehen. Dir einen schönen Abend, Easy, ne? Jo, dann tschüss.